SWR 2 Hörspiel. Hey, hey, was soll das? Abends. Raus! Losfahren. Ich denk nicht dran. Sehen Sie das da? Wenn ich abdrücke, knallt's. Also, fahren Sie endlich los. Zur Ausfahrt Nord. Ich will so schnell wie möglich raus aus der Stadt. Nein, Sergeant, reicht nicht. Ihr müsst noch weiter hinaus mit der Absperrung. Und sorgen Sie dafür, dass jede Straße von einem Streifenwagen blockiert wird. Wir haben jetzt Mitternacht. Bis 0.30 Uhr ist alles abgeriegelt. Verstanden? Nicht so schnell. Vorhin haben Sie gesagt, so schnell wie möglich. Und jetzt sage ich langsamer. Weil wir die Stadt hinter uns haben. Ich will nicht, dass wir auffallen. Sie sind voll ausgebrochen. Hübsch, meine Gefängnisklamotten, ne? Ich denke, die Strafanstalt von Bathurst ist ausbruchssicher. Dann habe ich eben bewiesen, dass dem nicht so ist. Nur Sträflinge mit langen Haftstrafen werden dort untergebracht. Sie wollen sagen, nur Schwerverbrecher. Und jetzt wollen Sie wohl wissen, was ich verbrochen habe, um 20 Jahre zu kriegen. 20 Jahre? Ich habe gesagt, nicht so schnell. Warum fahren Sie nicht selbst? Weil ich nicht fahren und Ihnen gleichzeitig die Kanone davor halten kann. Sie könnten mich heraussetzen. Wir fahren nach einem einzelnen Mann. Nicht nach einem Mann und einer Frau in einem Nissan-Geländewagen. Ohne Geisel hätten Sie es aber leichter. Das bringt mich auf eine Idee. Was? Was Sie da sagen. Wie heißen Sie? Janet Curtis. Janet Curtis. Okay. Ich heiße Bill Bartok. So wie die Dinge im Augenblick liegen, kann ich Sie leider nur auf eine einzige Art und Weise absetzen. Tot. Aber... Sind Sie lebensmüde? Nein. Dann genießen Sie den kleinen Ausflug und bleiben Sie bei mir. Ich würde bestimmt niemandem etwas sagen. Ich kenne Sie seit 20 Minuten. Soll ich Ihnen vertrauen? Ja. Vergessen Sie es. Jetzt kommt gleich das Nordkreuz. Sie nehmen die Ausfahrt nach Mareeba. Mareeba? Das sind noch über 300 Kilometer. Weiter Weg zu Fuß. Warum wollen Sie ausgerechnet dorthin? Ich mag Städtereisen. Mareeba ist nur ein winziges Nest. Ich weiß. Und liegt im Nordwesten. Auch das weiß ich. Im Landesinnern. Janet, Sie denken zu viel. Denken Sie weniger, fahren Sie lieber. Nein, die bisherige Absperrung bleibt, Sergeant. Aber ziehen Sie einen zweiten Sperrgürtel rund um die ganze Stadt. Alles dicht machen. Und jeden Wagen überprüfen, der Bathurst verlässt. Jeden, verstanden? Ganz gleich, ob Männer, Frauen oder Kinder drin sind. Besonders auf den Straßen nach Süden. Und ebenso nach Osten, nach Sydney. Auch unter den Sitzen kontrollieren. Und im Kofferraum. Aber nicht vergessen, der Mann ist bewaffnet. Sollte er allerdings mit einer Geisel auftauchen, durchlassen. Aber sofort Wagenbeschreibung und Kennzeichen an mich. Ich bin ständig hier im Büro zu erreichen. Kaum noch Verkehr. Bald sind wir das einzige Fahrzeug auf der Straße. Und dann? Was dann? Ja, wir fahren weiter. So weit außerhalb sucht die Polizei bestimmt noch nicht. Zudem, wenn Sie glauben, ich bin schon raus aus der Stadt, werden Sie sich auf die Straßen nach Süden Richtung Sydney konzentrieren. Sie scheinen sich sehr sicher zu fühlen. Bin ich auch. Tilly. Ich habe diese Kanone. Und Sie sind allem gewachsen damit. Jedenfalls nicht allem hilflos ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon aufgefallen ist, dass die Polizisten in New South Wales Waffen tragen. Aber Sie erschießen keinen unbewaffneten Menschen. Glauben Sie? Ich meinerseits bin ich darauf erpicht, es auf eine Probe ankommen zu lassen. Sie möchten wohl, dass ich meine Pistole aus dem Fenster werfe, wie? Sie macht mich nervös. Den Eindruck habe ich ganz und gar nicht. Tatsache ist, Lady, Sie sind sogar beachtlich cool. Keine Sorge, Bartok. Ich habe Angst. Blödsinnige Angst. Außerdem sind Sie sehr attraktiv, Janet. Das wissen Sie doch. Ich weiß, dass ich ganz passabel aussehe. Entschieden mehr als passabel, würde ich sagen. Naja, Sie waren lange im Gefängnis. 2 Jahre. Kommen Sie bloß nicht auf dumme Gedanken. Schießeisen hin oder her, ich würde mich wehren. Warum nennen Sie mich nicht Bill? Weil mir nicht so ist. Vielleicht, wenn wir uns etwas besser kennen. So weit wird's nicht kommen. Wie lange wollen Sie mich festhalten? So lange wie nötig. Das ist keine Antwort. Was wollten Sie eigentlich mitten in der Nacht auf dieser menschenleeren Straße hinterm Gefängnis? Parkenderweise. Wieso interessiert Sie das? Weil es mir merkwürdig vorkommt. Also? Ich habe nachgedacht. Nachgedacht? Ich hatte Streit mit meinem Freund. Wir haben uns in letzter Zeit nicht mehr so gut verstanden. Und? Ja, und heute Abend ist es zu einem blöden Krach gekommen. Ich bin weggelaufen und einfach losgefahren. Einfach losgefahren? Ich wollte nach Hause. Und wo ist Ihr Zuhause? In Maryba. Das glaube ich nicht. Schauen Sie auf meinen Führerschein nach. Dort, im Handschuhfach. Coolabah Road 15, Maryba, New South Wales. Recht distanziertes Liebesleben. Mein Freund und ich, wir arbeiten für die gleiche Firma. Die Wochenenden verbringen wir meistens zusammen. Was aber immer noch nicht erklärt, warum Sie Ihren Wagen hinter dem Gefängnis geparkt hatten. Mein Freund wohnt an der Burwell High Street. Und die fängt hinter dem Gefängnis an. Wie gesagt, eigentlich wollte ich nach Hause fahren, aber das erschien mir dann doch nicht ganz fair. Und deshalb habe ich angehalten, um nachzudenken. Können Sie das eigentlich verstehen? Tja, ich weiß nicht. In meiner Handtasche, da ist ein Brief von ihm. Schauen Sie auf den Briefkopf. Hier. Apartment 4, Bulbul Rye Street 14, Bathurst. Janet. Bitte nicht lesen. Es ist ein sehr persönlicher Brief. Okay, okay. Danke. Ihr Scheich muss verrückt sein. Warum? Sich mit Ihnen zu streiten. Wenn Sie meine Freundin wären. Sie könnten tun und lassen, was Sie wollen. Sie könnten alles haben. Um was ging es bei dem Streit? Um meinen Beruf. Ich bin Geologin. Ach. Ja. Und recht tüchtig. Ich glaub's. Und wie gesagt, wir arbeiten für dieselbe Bergbaugesellschaft. Na, wenn das kein glücklicher Zufall ist. Was? Ach, nichts. Naja, jedenfalls, das passt ihm nicht. dass Sie so ein Karrieremädchen sind. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich auch nach der Heirat unabhängig sein und in meinem Beruf weiterkommen will. Er ist der Typ, der meint, deine Frau soll nur kochen und Kinder kriegen. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Eine Art Reaktion nehme ich an. Der Schock. Reden hilft und lenkt ab von der Angst. Habe ich im Buch aus der Gefängnisbibliothek mal gelesen. Ist Ihre Tankuhr genau? Soviel ich weiß, ja. Dann sind wir mit dem Sprit bald am Ende. Bis Mariba schaffen wir es noch. Aber dort ist nachts keine Tankstelle mehr offen. Wollen Sie eine Zigarette? Gerne. Geht das Radio? Ich hoffe, wenn Sie es anschalten. Jetzt noch die letzten Meldungen über den Ausbruch aus der Strafanstalt Bathurst. Die Polizei bestätigt, dass es sich bei dem Flüchtigen um einen Mann namens Bill Bartok handelt, der vor 2 Jahren wegen eines Banküberfalls in Sydney, bei dem ein Sicherheitsbeamter ums Leben kam, zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Bartok ist wahrscheinlich bewaffnet und daher gefährlich. Wer hat Bill Bartok gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Hier seine Personenbeschreibung. Bartok ist 35 Jahre alt, 1,84 Meter groß, kräftig, hat dunkle Haare, Bart, auffallend buschige schwarze Augenbrauen und... Reizende Gesellschaft, in die ich da geraten bin. Ich mache immer gleich richtige Teufel aus uns. Gleich werden Sie mir erzählen, Sie hätten einen Unschuldigen eingesperrt. Nein, das nicht, aber 20 Jahre Knast für einen Bankraub. Inspektor Jackson. Ah, Mr. Gold. Nett, dass Sie kommen. Gehen wir in mein Büro, da ist es ruhiger. Unsere Zentrale hier ist der reinste Gefechtsstand im Augenblick. Kommen Sie voran? Lediglich eine Frage der Zeit, bis wir den Burschen auftreiben und Ihnen wieder übergeben können. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Also, was kann ich für Sie tun? Mr. Gold, ich muss alle Einzelheiten über den Ausbruch wissen. Wie Bartok die Flucht gelang, ob er Helfershelfer ich hatte, fürchte, wer in der... Ich kann Ihnen nur sehr wenig sagen, Inspektor. Wie hat er die Flucht bewerkstelligt? Er hat einen meiner Beamten, der die Runde machte, mit vorgehaltener Pistole gezwungen, ihn die Pforte zum Gefängnishof aufzuschließen. Aber wie er aus seiner Zelle entkommen konnte, steht noch nicht fest. Er hat dann draußen 2 Wachen niedergeschlagen und sich vermutlich über die Mauer davongemacht. Aber auch das ist noch nicht geklärt. Und das ist alles? Bis jetzt. Aber das kann nicht alles sein, was der Direktor der Strafanstalt Bathurst weiß. Wie konnte er zu einer Pistole kommen? Ich glaube, Sie wollen etwas vertuschen, Mr. Gold. Ich protestiere, Inspektor. Ein Ausbruch wie dieser kann Sie die Stellung kosten. Augenblick. Ja, Jackson? Aha, Nissan. Ein Nissan Patrol. Stand wo geparkt? Farbe? Kennzeichen? Moment, ja, hier. Ja, ich hab's notiert. Eine Frau, sagen Sie? Jung? Gut, Sergeant. Sie hören wieder von mir, sobald Name und Adresse festgestellt sind. Sieht fast so aus, als hätten wir Bartok bereits. Allerdings nicht dank Ihrer Hilfe. Dann gute Nacht, Inspektor. Mariba, 1 Kilometer. Wohnen Sie allein? Ja. Haus? Apartment? Kleines Haus. Diese Kulaba Road, in der Sie wohnen, eine ruhige Straße. Ja. Neugierige Nachbarn? Ich nehme nicht an, dass so spät in der Nacht noch jemand am Fenster sitzt. Wo parken Sie Ihren Wagen normalerweise? Auf der Straße? Ich habe eine Garage. Kann man von der Garage aus ungesehen ins Haus gelangen? Ja, durch den Keller. Ist eine Tiefgarage. Ich habe den Eindruck, Sie wollen sich bei mir einquartieren. Stimmt. Muss das sein? Sie haben nichts zu befürchten. Von einem aus dem Gefängnis entsprungenen Bankräuber und Mörder? Ich bringe keine Frauen um. Ach, Sie würden kaum zögern, mich zu erschießen, wenn ich Ihnen in die Quere käme. Dann sehen Sie eben zu, dass Sie mir nicht in die Quere kommen, Lady. Haben Sie ein Tor vor der Einfahrt zu Ihrer Garage? Ja. Mist. Sie denken, da muss einer von uns aussteigen, um es zu öffnen. Und möglicherweise nehme ich die Gelegenheit wahr und laufe davon. Sie sind ein kluges Kind. Keine Sorge. Das Tor öffnet sich automatisch. Gut. Danke für die Aufklärung. Nein. Inspektor Warren Jackson? Bin ich. Und Sie? Wer sind Sie? Mein Name ist Foyle, Henry Foyle. Ich würde gerne mal mit Ihnen sprechen. Aber nur kurz, Mr. Foyle. Ich habe alle Hände voll zu tun. Die Fahndung nach Bartok hält Sie natürlich in Atem. Jetzt wüsste ich lieber erst mal, wer Sie sind. Ich habe mich vorgestellt. Und was sind Sie? Etwa das gleiche wie Sie, Inspektor, nur komme ich aus der Bundeshauptstadt. Sie sind aber kein Polizist. Es gibt noch andere Leute, die mit der Wahrung von Ruhe und Ordnung betraut sind. Sie arbeiten für die Regierung in Canberra? Genau. Haben Sie einen Ausweis bei sich? Sie nehmen doch nicht an, dass ich ohne Ausweis so einfach in Ihr Büro hätte spazieren können. Ach, mit etwas Frechheit und Glück schafft man einiges. Moment. Genügt Ihnen diese Karte da? Ein Name, ein Foto, Telefonnummer, nicht gerade sehr viel. Tut mir leid, aber... Nehmen Sie Platz, Mr. Foyle. Ich lasse das überprüfen, dann reden wir weiter. Inzwischen habe ich zu tun. Sie wollen die Polizei Mareeba anrufen? Unter anderem, ja. Wie kommen Sie darauf? Um festzustellen, ob Janet Curtis, die Fahrerin des Nissan, zu Hause ist? Kann sein. Es wäre mir lieber, Sie würden das lassen. Ich höre wohl nicht richtig. Doch. Es wäre mir lieber, wenn Bartok zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aufgegriffen würde. Wirklich gemütlich bei Ihnen, Janet. Freut mich, dass es Ihnen hier gefällt. Ja. Gefällt mir. Müssen Sie dann weiter mit dem Schießeisen rumfuchteln? Vergessen Sie es. Leicht gesagt. Und was jetzt? Ein Bier. Ein Bier würde gut tun. Oder eine Tasse Kaffee. Und was zu essen. Und dann? Gehen wir schlafen für den Rest der Nacht. Sowieso nur noch ein paar Stunden. Ich verstehe. Getrennte Zimmer natürlich. Und danach? Sie meinen morgen früh? Na, was sonst? Eine kleine Fahrt. Ins Blaue. Wohin? Noch einmal, Janet. Sie fragen zu viel. Holen Sie uns lieber was zu essen. Und haben Sie vielleicht irgendwo einen Rasierapparat im Haus? Bartok ist aus einer Strafanstalt entflohen. Er hat 20 Jahre abzusitzen und Sie wollen, dass er auf freiem Fuß bleibt. So ist es, Inspektor. Eins möchte ich klarstellen, Foyle. Der Chef ist vielleicht mit Ihrem Ausweis zufrieden, ich nicht. Wer sind Sie? Welcher Dienststelle gehören Sie an? Nicht nötig, dass Sie das wissen. Oh doch, mein Lieber, oh doch. Sie sind nicht sehr kooperativ. Nicht kooperativ. Ich stecke mitten in einer Großfahndung und plötzlich erscheint ein Gott weiß wer und will mir sagen, was ich zu tun habe. Das passt mir nicht. Es bleibt Ihnen aber keine andere Wahl, Inspektor. Ich bin zuständig für die Sache. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen irgendwas aus der Hand zu nehmen. Es hört sich aber nicht so an. Ich bin nur hier, um Sie zu beraten. Dann will ich genau wissen, wer Sie sind. Also, Nicht von der Polizei, steht bereits fest. Vom ASIS kann nicht sein, der arbeitet nur außerhalb des Landes. Special Branch, auch da passen sie nicht hin. Bleibt also nur die ASIO, die australische Secret Intelligence Organization. Habe ich recht? Ja. Und wenn Sie meine Befugnis, Ihnen Direktiven zu geben, anzweifeln, Jackson, schlage ich vor, Sie greifen zum Telefon und setzen sich mit dem Innenminister in Verbindung. Was ich auch tun werde. Na? Wie sehe ich aus ohne Bart? Anders. Das ist alles, was ich wissen wollte. Wem gehört der Rasierapparat? Ihrem Freund im Ekel? Ja. Wenn der wüsste. Eine Rasierklinge. Kann eine gefährliche Waffe sein. Hören Sie, Bartok, könnten Sie sich nicht davonmachen und mich in Frieden lassen? Sie haben nicht das Recht, einfach mein Haus zu benutzen, als wäre es das Ihre. Wie kommen Sie dazu? Not kennt kein Gebot, Janet. Und hören Sie endlich auf, mich immer Janet zu nennen. Dieses Recht haben nur meine Freunde. Dieser Kerl von Ihnen. Wie groß ist er? Ach, ungefähr wie Sie. Er hat doch bestimmt ein paar Sachen hier, oder? Warum? Weil ich was zum Anziehen brauche. Ich habe keine Lust, mit meinen Zeberstreifen aufzufallen. Also sagen Sie mir endlich, was los ist mit Bartok. Sie kennen seine Akte, Inspektor. Steht alles drin. Sie enthält seine Straftaten und Inhaftierungen. Aber nichts, was die ASIO interessieren könnte. Folglich muss es Dinge geben, die mir unbekannt sind. Die letzte Strafe erhielt er doch für einen Bankraub in Sydney, nicht wahr? Richtig. Für den Überfall auf die Privatbank Simpson & Co. Er ist mit 3 Komplizen in den Tresorraum eingedrungen und hat 3 Millionen Dollar in Banknoten mitgenommen. Außerdem hat er mit seinen Leuten die Kundensafes aufgeschweißt und geleert. Ein großer Fischzug. Aber ein Sicherheitsrisiko für den Staat ist er damit nicht. Wie sind er und die anderen Gangster gefasst worden? Die 3 Komplizen haben wir schon 2 Tage nach dem Überfall aufgestöbert, und zwar hier in Bathurst. Bartok selbst fiel uns dann 4 Tage später in die Hände, in Mariba. Seine Freunde hatten ihn verpfiffen, fühlten sich hintergangen von ihm. Er war der Chef. Er hatte die ganze Beute. Aber wo er sie versteckt hat, war nicht aus ihm rauszubringen. Nein, nie. Ist es das, was Sie interessiert? Sie haben auch keinerlei Vermutung? Sie haben eine unerträgliche Art, Fragen nicht zu beantworten, Foyle. Oh, tut mir leid, wenn Sie das stört. Es irritiert mich. Ich sage Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Ich will wissen, was Sie an Bartok interessiert. Mich interessiert, wohin er fliehen will. Im Augenblick suchen wir ihn noch. Aber wie Mr. Gold mir vorhin sagte, haben Sie schon eine heiße Spur. Sie haben sich bereits mit Mr. Gold unterhalten? Er muss mich missverstanden haben. Noch müssen wir Bartok finden. Nein, das müssen wir nicht, Inspektor. Ich weiß, wo er ist. Jetzt. In diesem Augenblick. Hat gut geschmeckt, Janet. Ich wollte, Sie wären daran erstickt. Sehr liebenswürdig sind Sie nicht. Ich habe sie mir zum Abendessen auch nicht ausgesucht. Ich mag die Situation auch nicht. Aber Sie haben sie verursacht. Und Sie werden auch nicht von einer Pistole bedroht. Wenn ich nur einen Fehler mache, Janet, bin ich im Ring von Pistolen. Also, Sie schlafen drüben in Ihrem Bett. Ich lege mich da auf die Couch. Allerdings, so leid es mir tut, ich muss Sie fesseln, Janet. Ich habe an die 100 Beamte auf Bartok angesetzt. Und jetzt, Foyle, erzählen Sie mir seelenruhig, Sie wissen, wo der Bursche ist. Janet Curtis war die Fahrerin des Nissan. Sie ist inzwischen zu Hause eingetroffen. Und Bartok ist bei ihr. Hat sie ihn freiwillig mitgenommen? Nein. Sie helfen also nicht nur einem entflohenen Gewaltverbrecher, sich der Strafe zu entziehen. Verdammt nochmal, Sie setzen auch noch das Leben dieses unschuldigen Mädchens aufs Spiel. Ihr Leben steht nicht auf dem Spiel. Bartok ist wegen einem Banküberfall und wegen Mord verurteilt worden. Er wurde wegen Mitschuld an einem Mord verurteilt. Auf den Sicherheitsbeamten geschossen hat einer von den 3 anderen. Mann, Sie riskieren das Leben dieser jungen Frau. Und was würden Sie unternehmen? Mit großem Aufgebot und Sirenen nach Mariba rasen? Einen Belagerungszustand heraufbeschwören? Das wäre noch viel gefährlicher für Miss Curtis. Wir würden schon andere Mittel und Wege finden. Außerdem, warum haben Sie mir nicht von Anfang an reinen Wein eingeschenkt? Weil ich mir der besonderen Umstände dieses Falles bewusst bin und folglich gute Gründe habe für das, was ich tue. Foyle, mein Geschäft ist Gesetz und Ordnung. Ich wüsste nichts, was wichtiger wäre. Gesetz und Ordnung würden aber rasch zum Teufel gehen, wenn Australien einem sowjetischen Atomangriff ausgesetzt wäre, Jackson. Meinen Sie nicht? Was soll das heißen? Ich bin nicht autorisiert, mich näher darüber auszulassen. Ich sage es nur, um Ihnen den Ernst der Situation klarzumachen. Australien steht also kurz vor dem nationalen Notstand. Wir wissen, wo Bartok ist. Wir halten es für unwahrscheinlich, dass er das Haus von Miss Curtis vor Tagesanbruch wieder verlässt. Aber sollte er es doch tun, sind wir vom ersten Schritt an im Bild. Wir können sehr rasch an Ort und Stelle sein. Ich habe einen jederzeit startbereiten Hubschrauber zur Verfügung. Und wie wollen Sie über jeden seiner Schritte im Bild sein? Wir waren ihm von Anfang an auf den Fersen, Inspektor, mit Hilfe eines Minisenders. Und wo befindet sich der? Im Absatz seines rechten Schuhs. Eingebaut von einem meiner Agenten, als Bartok die Schuhe kürzlich zur Reparatur gab. Ja, das erhält zumindest einen Teil der Ungereimtheiten. Eben. Und auch das Gefasel des Gefängnisdirektors. Er wusste also, dass Bartok den Plan hatte, auszubrechen. Sie hatten ihn in ihr hübsches Spiel eingeweiht. Er hat uns geholfen. Und Sie haben die Flucht arrangiert. Die Flucht hat Bartok selbst arrangiert. Aber wir haben nicht eingegriffen. Er weiß natürlich nicht, dass wir ihn laufen ließen. Und jetzt hoffen Sie, er führt Sie zur Beute. Ja, das könnte erklären, warum er unterwegs ist ins Landesinnere und nicht zur Küste, um möglichst schnell aus Australien rauszukommen. Absolut richtig. Aber vielleicht sollte ich Ihnen noch was erzählen. Vor 3 Jahren hat sich ein Regierungsbeamter namens Drake mit einem Aktenkoffer voll vertraulicher Schriftstücke aus seinem Ministerium davongemacht. Da die Papiere Staatssicherheitsinteressen betrafen, wurde natürlich meine Dienststelle eingeschaltet. Na, Moment, Moment. An den Fall Drake erinnere ich mich. Er wurde schnell gefasst. Er bekam 10 Jahre Gefängnis. Wegen Spionage für die Sowjets. Stimmt. Hat die Presse damals nicht den Verdacht geäußert, auch der Agent, der mit Drakes Führung beauftragt war, säße in einer Regierungsstelle? Richtig. Aber wir konnten den Beweis erbringen, dass das nicht stimmte. Und für uns war mit der Festnahme von Drake der Fall ja auch erledigt. Dann aber, 3 Monate später, entdeckte ein anderer Beamter im Ministerium, dass von einer streng geheimen Akte, der sogenannten Amerika-Akte, Fotokopien gemacht worden waren. Und wir konnten feststellen, dass Drake auch dafür verantwortlich war. Der schon 3 Monate im Gefängnis saß? Niemand war auf den Gedanken gekommen, denn die Akte lag wohlverwahrt an ihrem Platz. Und Drake selbst besaß nicht die entsprechende Fotoausrüstung, das wussten wir. Bei den Nachforschungen stellte sich jedoch heraus, dass er kurz vor seinem Verschwinden mit dieser Amerika-Akte im Kopierraum gesehen worden war. Gott sei Dank steht fest, dass er nicht mehr in der Lage war, die Fotokopie nach Moskau weiterzuleiten. Konnten Sie ihn nicht dazu bewegen, die Papiere zurückzugeben? Eben nicht. Er hat im Gefängnis Selbstmord begangen. Als wir seine Wohnung durchsuchten, fanden wir jedoch einen Schlüssel zu einem Banksafe. Sie meinen... Ja, bei der Bank in Sydney, die Bartok und Genossen ausgeräumt hatten. Mit anderen Worten, Sie glauben, Bartok ist jetzt im Besitz dieser Akte. So muss es sein. Nach Aussage seiner Komplizen wurde seinerzeit alles in 6 großen Plastiksäcken verstaut. Die 3 Millionen, Goldbarren, Münzen, Schmuckkästchen, Aktenkoffer, die sich nicht gleich öffnen ließen und so weiter und so weiter. Weiß Bartok eigentlich, was für eine wertvolle Beute er da gemacht hat? Vermutlich nicht. Oder jedenfalls noch nicht. Aber wenn er Gelegenheit hat, in den Papieren zu blättern, wird ihm rasch ein Licht aufgehen. Es muss also unter allen Umständen vermieden werden, dass die Papiere den Russen in die Hände fallen. Was beinhalten sie? Ich weiß nur, dass es sich um einen auf höchster Ebene zwischen der australischen und der amerikanischen Regierung geführten Schriftwechsel handelt. Und dass die Wiederauffindung der Papiere für meinen Chef, den Leiter der ASIO, von höchster Dringlichkeit ist. Ja, ich verstehe. Alles, was ich Ihnen mitgeteilt habe, Inspektor, ist streng vertraulich. Wenn Sie irgendetwas davon verlauten lassen, haben Sie nicht nur Ihren Job gesehen, sondern kommen vor Gericht. Wegen Landesverrat. Viele Leute wie Sie, Foyle, laufen mir nicht über den Weg. Ich kann nur dankbar sein dafür. Es ist mein Job, Inspektor, mich mit den bestehenden Problemen zu befassen. Ich wüsste einen Weg, um die Papiere zurückzubekommen. Und zwar? Verhandeln. Zu einer Vereinbarung kommen mit Bartok. Wie ich ihn kenne, gibt es etwas, das ihm mehr wert ist als das gestohlene Geld. Bieten Sie ihm Straffreiheit an. Im Austausch gegen die Beute aus der Bank. Das würde ein zu großes Risiko bedeuten. Wieso? Was für ein Risiko? Wir können nicht sicher sein, dass er nicht für die andere Seite arbeitet. Beziehungsweise gearbeitet hat. Machen Sie keine Witze. Bartok ist ein Gauner, weiter nichts, aber ein überführter Verbrecher. Großer Gott, niemals ein Spion. Seine kriminelle Betätigung könnte ein brillanter Deckmantel sein. Ich habe eine Zeit lang mit der ASIS in Europa gearbeitet, Inspektor. Einigen prominenten Mitgliedern der dortigen Unterwelt sagt man KGB-Verbindungen nach. Und die Computerlisten der CIA speichern 4 international bekannte Verbrecher, die im Hauptberuf sowjetische Agenten sind. Auch das FBI hat kürzlich einige Gangster, die in den Staaten leben, als Spione identifiziert. Der Status Verbrecher hat seine Vorteile. Und im Gefängnis kommt man in Kontakt mit allerlei nützlichen Leuten. Aber Bill Bartok. Wissen Sie, dass seine Wurzeln in Ungarn sind? In seinen Akten ist von ungarischen Eltern die Rede. 1956 ist er als Flüchtling nach Australien gekommen, als Kind. Sein Vater und seine Schwester mussten in Ungarn bleiben. Und leben noch in Budapest. Die Ungarn haben großen Familiensinn, Inspektor. Der Vater und die Schwester könnten gut als Druckmittel gegen ihn benutzt worden sein. Außerdem hat er vielleicht Verbindung mit einem KGB-Netz hier in Australien, dem er die Amerika-Akte in die Hände spielen könnte, noch ehe wir an sie rankommen. Na, sicher, sicher. Also, noch einmal, das Ganze ist ein Pulverfass, Inspektor. Der kleinste Funken genügt. Haben Sie eine Idee, wohin Bartok will? Ins Landesinnere, schätze ich. Zu einem Ort bis zu 2 Tagesfahrten von Mariba entfernt. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen auf der Karte. Ja, ich würde sagen, hier ungefähr. Ein weites Feld. Von mehreren tausend Quadratkilometern, ja. Und nichts als Busch, Gestrüpp, Salzlöcher, Steine, Sand. Vermutlich wird er sich nicht allzu weit von der Straße entfernen. Die Straße von Mariba nach Nordwesten ist zwar asphaltiert, aber kaum mehr als ein schlechter Weg. Ich muss ihm folgen, wohin er auch fährt. Allein? Ich habe einen Mann bei mir. Der eine fährt, der andere behält den Monitor im Auge. Außerdem wird meinem Land Rover ein Trupp meiner Leute folgen. Nicht in Sichtweite natürlich, das wäre zu riskant. Ich komme mit. Nicht möglich. Leider, ich habe nur Platz für einen. Dann müssen Sie eben Ihren Begleiter ausladen. Ausgeschlossen. Kennt er sich denn aus in unserem Hinterland? Nein. Und Sie? Ein bisschen. Ich bin aufgewachsen, dort im Busch. Warum wollen Sie mitkommen? Weil es meine Aufgabe ist, Bartok zu ergreifen. Und... Ja, und? Weil ich sicher sein will, dass dem Mädchen nichts geschieht. Okay. Okay, der Hubschrauber bringt uns morgen früh nach Mariba. Dort wartet ein voll ausgerüsteter Land Rover auf uns. Guten Morgen. Um Himmels Willen, Bartok, schneiden Sie die Stricke durch. Meine Hände und Füße sind schon ganz blau. Es tut mir leid. Oh. Nicht gut geschlafen? Blöde Frage. Ach, wie viel Uhr ist es? 7 ungefähr. Sie können ein Bad nehmen, wenn Sie wollen. Aber ich muss hier einschließen, Janet. Ach, Sie soll mich nicht dauernd Janet nennen. Werden Sie irgendwo erwartet heute? Ja, im Planungsbüro meiner Gesellschaft in Bathurst. Zwecks? Besprechung einer Erkundungsfahrt, die ich nächste Woche unternehmen soll. Interessant. Wohin? In den Norden. Infrarotaufnahmen von einem amerikanischen Satelliten lassen dort auf vielversprechende Kupfervorkommen schließen. Rufen Sie an und sagen Sie ab für heute. Sagen Sie, Sie sind krank. Und dann? Ja, dann fahren wir los. Wenn es unbedingt sein muss. Wenn wir Mariba hinter uns haben, fahre ich nach Nordwesten. Sie sind ja verrückt. Dort ist nichts als Busch und Wüste. Alles Teil unseres herrlichen, weiten Landes. Kein Tropfen Wasser. Wenn der Wagen zusammenbricht, verdursten wir. Wir werden schon durchkommen. Heller Wahnsinn ist das. Ich habe mich etwas umgesehen, während Sie geschlafen haben, Janet. Ihr Nissan ist ein prima Geländewagen. Nebenbei, ich habe ihn um das furchterregende Gewehr im Laderaum erleichtert. Das ist ja wohl ein Ding. Sie haben kein Recht, bei mir rumzustöbern. Außerdem sind Sie ausgestattet mit 3 Ersatzrädern, einer Abschleppstange, einer Seilwinde mit Zubehör, mit Wasser- und Benzinkanistern, Proviant für fast 1 Monat, einer kompletten Campingausrüstung und jeder Menge von elektronischen Apparaten und Laborgeräten. Die Standardausrüstung für Bush-Expeditionen. Die Laborausrüstung lassen wir hier. Und jetzt ab mit Ihnen ins Bad. Es ist soweit. Da. Der grüne Punkt auf dem kleinen Bildschirm fängt an, sich zu bewegen. Sehen Sie, Inspektor? Bartok startet. Okay, fahren wir auch. Praktisches kleines Spielzeug, so ein Monitor. Richtiger Spürhund. Aha, Sie biegen ab. Richtung, was steht auf der Karte? Lemon Springs. Ein Ort? Ein toter Flussarm. Seit Jahren ausgetrocknet. Wie ist die Straße dorthin? Bis Lemon Springs und noch ein Stück weiter, bis zur Black Tree-Kreuzung. Geteerte Landstraße. Dann nur noch schlechter Feldweg. Schlaglöcher, Staub, Steine. Ihr Land Rover schafft ihn. Aber nach kurzer Zeit werden Sie glauben, Sie haben keinen heilen Knochen mehr im Leib. Vielleicht fährt er nicht so weit. Was für eine Reichweite hat dieser Minisender in seinem Absatz? 4 Kilometer. Wir können Bartok genau orten, bis auf 50 Meter. Was für einen Abstand wollen Sie halten? Nur so viel, dass er uns in seinem Rückspiegel nicht sehen kann. Falls er über die Black Tree-Kreuzung hinausfährt, Foyle, werden Sie weiter zurückbleiben müssen. Warum? Warum? Wegen dem Staub. Man sieht einen Wagen schon kilometerweit kommen. Natürlich wirbelt man auch selbst viel Staub auf. Hat schlechte Sicht. Trotzdem, Sie müssen sich darauf einstellen. Besonders, wenn sein Wagen hält. Jetzt bin ich doch froh, dass ich Sie mitgenommen habe, Inspektor. Aha, er legt Tempo zu. Da, auf dem kleinen Anzeiger über dem Bildschirm können Sie es ablesen. Von einem Computer errechnet. Was es nicht alles gibt. Sie fahren zu schnell? Die Landschaft interessiert mich nicht. Wie weit ist es noch bis zu dieser Black Tree-Kreuzung? Wir müssten gleich dort sein. Ach, können Sie mir nicht verraten, wohin wir fahren? Sie werden schon sehen. Radio haben Sie gesagt, die Beute aus dem Bankraub damals sei nie wieder aufgetaucht. Eben. Das da vorne ist die Kreuzung. Sie müssen jetzt langsamer fahren. So schnell. Zu schnell für einen Weg wie diesen. Wie weit hinter uns halten sich Ihre Leute? Etwa 12 Kilometer. Und Sie rufen sie über den Sprechfunk hier? Ja. Warum checken Sie nicht, ob Sie da sind? Ja, wir wissen, dass Miss Curtis auch Sprechfunk in ihrem Wagen hat. Vielleicht hat Bartok eingeschaltet und genau unsere Frequenz eingestellt. Keine Sorge, Inspektor. Mein Hilfstrupp ist in Rufweite. Bartok! Bartok! Sind Sie verletzt? Bartok! Warum halten Sie plötzlich? Weil er auch angehalten haben muss. Komisch. Tja, was jetzt? Wenn wir aussteigen, uns anpirschen, fahren die beiden womöglich wieder weiter. Ich habe hier hinten einen zweiten Spürhund. Ein tragbares Suchgerät. Vergessen Sie Ihren Hut nicht. Die Sonne brennt infernalisch. Verdammten Buschfliegen. Ja, nichts ist sicher vor Ihnen. Dort ist der Nissan. Gib mir das Fernglas. Die haben einen Unfall gehabt. Der Nissan liegt auf der Seite, ein Reifen scheint geplatzt zu sein. Nichts rührt sich im Wagen. Kommen Sie, die brauchen Hilfe. Warten wir noch einen Moment, Jackson. Ach, möglicherweise sind Sie okay und brauchen keine Hilfe. Wenn der Bursche uns bemerkt, sehen wir die Amerika-Akte nie wieder. Kommen Sie. Ja, hinter diese Felsen. Von hier aus können wir sie gut beobachten, auch ohne Glas. Immer noch keine Bewegung. Oder doch? Ja. Jetzt das Mädchen sieht. Sie richtet sich auf und schaut sich um. Aber er rührt sich noch immer nicht. Foyle, das ist die Chance, sie von ihm wegzukriegen. Zu riskant. Wieso? Der Kerl ist wahrscheinlich bewusstlos. Vielleicht sogar tot. Das ist nicht sicher. Schnell. Nein, wenn wir sie holen, riecht er Lunte. Quatsch. Ist doch klar, dass sie ihm davonläuft. Sobald sich die Möglichkeit ergibt. Er wird sich nicht die Mühe machen, sie zu suchen. Wäre nur Zeitverschwendung in dieser endlosen Weite. Aber wenn er ihren Spuren folgt, entdeckt er unsere. Ach, die kann man verwischen. Außerdem ist da drüben steiniger Boden. Sobald wir sie in Sicherheit gebracht haben, folgen wir ihm wieder. Wenn er überhaupt allein weiterfahren kann. Ohne das Mädchen fassen wir ihn leichter. Wir bleiben, wo wir sind. Machen Sie, was Sie wollen, Foyle. Ich gehe jetzt und helfe dem Mädchen. Stop! Was soll das? Was wollen Sie mit der Pistole? Na, was wohl. Sie sehen, sie hat einen Schalldämpfer. Man kann also den Schuss nicht hören. Noch ein Schritt. Und ich drücke ab. Wie ist denn das passiert, verdammt? Sind Sie verletzt, Janet? Ach, nein, ich glaube nicht. Was war denn? Ein Schlagloch. Ich habe ja gesagt, nicht so schnell. Sind Sie okay? Jedenfalls nichts gebrochen. Und Sie? Ja, ich bin auch okay. Hoffentlich hat sie den Wagen nicht zu sehr erwischt. Ich schau mal nach. Oh mein Gott, ein Platten. Verdammter Mist. Den Reifen können wir auswechseln, wenn wir die Karre jetzt wieder auf den Beinen haben. Mit der Seilwinde, den Wagenheber kriegen wir da schon wieder hin. Sie haben es wohl geschafft. Dann werden Sie auch bald weiterfahren können. Gehen wir besser zu unserem Land Rover zurück. Sie können Ihre Pistole wieder wegstecken. Umso besser. Aber vergessen werde ich Ihnen das nicht. Wie Sie wollen, Inspektor. Sie sind sich hoffentlich im Klaren darüber, dass Sie einen Polizisten an der Ausübung seiner Pflicht gehindert haben. schlimm, ich weiß. Irgendwas stinkt an der Sache. Ja? Ich frag mich, warum ist sie nicht getürmt, wenn sie die Gelegenheit hatte. Naja, vielleicht war ja klar, dass das sinnlos gewesen wäre. Außerdem oberstes Gesetz im Busch, beim Fahrzeug bleiben, wenn man überleben will. Normalerweise, ja. Sie ist nicht dumm, die Kleine. Und ganz und gar nicht eine, die den Kopf verliert. Sie kennen sie? Ich habe nachgelesen, was wir über sie bei den Akten haben. Abgeschlossenes Geologiestudium, spricht mehrere Sprachen. Sie hat bestimmt Grips. Bartok hat Glück gehabt, ausgerechnet auf sie zu stoßen. Geiseln finden sich immer. Aber gleich mit Geländewagen? Und mit kompletter Buschausrüstung? Da vorn gabelt sich der Weg. Ja, wir fahren nach links. Zu dem stillgelegten Opalfeld? Den Blue Stone Plains? Ja, was? Der Weg führt nur dorthin. Wird immer schlechter, der Weg. Noch über die Anhöhe dort, sagen Sie? Ja. Kaum noch Bewegung auf dem Monitor. Sie scheinen am Ziel zu sein. Vielleicht hat er vor, zu Fuß weiterzugehen. Sehr weit dürfte er damals kaum gewandert sein. Mit 6 schweren Säcken. Und was genau ist das? Die Blue Stone Plains? Eine riesige Ebene mit Opalvorkommen. Längst ausgebeutet. Die reinste Mondlandschaft, voller Löcher, Schächte und Höhlen. Und jetzt ist niemand mehr hier? Schon lange nicht mehr. Keine Menschenseele. Nur wir vier. Mann, ist das ein Hitze. Ja, wir nehmen jeder einen Kanister Wasser mit. Und wenn Sie sich den Feldstecher umhängen, nehme ich den Spürhund. Aber wohlgemerkt, Inspektor. Wir rühren uns nicht, bevor der Aktenkoffer aufgetaucht ist. Wie sieht er aus? Normal. Schwarzes Leder, Chrombeschläge, Kombinationsschloss. Und am Griff eine Stahlkette mit verschließbarem Armband. Seitlich eine kleine Metallplatte und darauf eingraviert, Eigentum der australischen Regierung. Also, unverwechselbar. Hauptsache, dass ich den Koffer sofort mit Beschlag belege. Falls Sie ihn als Erster in die Hand bekommen, geben Sie ihn mir. Okay. Kommen Sie, Janet. Jetzt gehen wir ein Stück zu Fuß. Was verstehen Sie unter einem Stück? 400 Meter ungefähr. Der Weg hört hier auf. Weiter schafft's der Wagen nicht. Von hier aus haben wir einen guten Blick über das ganze Feld. Da sind sie auch. Da links drüben. Moment. Er lässt sie vorgehen, um sie im Auge zu behalten. Woher wohl die Zivilkleidung hat? Die Gefängnisschuhe trägt er noch. Damit ergibt sich eine interessante Frage. Wieso? Ihrem Monitor nach steht der Minisender still. Aber Bartok bewegt sich. Also ist der Sender nicht in seinem Absatz, sondern im Nissan. Oder? Nicht mehr wichtig, Inspektor. Jetzt haben wir den Burschen ja leibhaftig vor uns. Sie haben doch gesagt, er sei in Bartoks Schuh eingebaut worden. So? Habe ich das? Ja, haben Sie, verdammt nochmal. Und damit kommen wir zu einem anderen interessanten Punkt. Tatsächlich? Sie lassen schon gar nichts raus, ey. Mein gutes Training. Bartok scheint auf die Grube dort zuzugehen. Ist das eine Art Winde, was da rausragt? Ich kann sogar zwei Sprossen an der Leiter sehen, wenn ich mich nicht täusche. Geben Sie mir mal das Glas. Hören Sie, wenn der Sender im Nissan des Mädchens ist, wie kommt er dorthin? So, da werden wir. Endlich. Müssen Sie in das Loch da runtersteigen, um an das Zeug ranzukommen? Wir steigen beide hinunter. Am Fuß der Leiter münden zwei schmale Stollen. In dem einen habe ich die Säcke unter ein paar verrotteten Stützbalken versteckt. Wir müssen sie nur am Ende des Seils befestigen und dann mit der Winde hochkurbeln. Jetzt können wir doch näher ran, Inspektor. Und wann rufen Sie Ihre Leute? Sobald ich die Amerika-Akte habe. Okay, voll. Aber das Leben des Mädchens wird nicht gefährdet. Ich weiß schon, was ich tue. Puh. Ganz schöne Arbeit. Na, immerhin. Erledigt. Gott sei Dank. Wie man es nur ausgehalten hat, da unten zu arbeiten. Naja. Okay. Sortieren wir das Zeug. So viel Geld? Erfreulicher Anblick, eh? Aber warum leeren Sie hier die Säcke aus? Weil wir nicht alles zum Wagen schleppen können. Außerdem muss ich es später an der Küste auch noch aufs Boot schaffen. Das überflüssige Gewicht muss weg. Geld und Schmuck gehen mit. Das Papierzeug, die Obligationen, Pfandbriefe, Aktien. Und dann alles zurück in die Grube. Da ist ja auch noch ein Aktenkoffer. Was der wohl enthält. Ihn nehme ich! Sie? Wo haben Sie denn den Revolver her? Der lag im Nissan, unter meinem Sitz. Und täuschen Sie sich nicht, ich kann auch damit umgehen. Aber Janet, auf mich würden Sie doch nicht schießen. Bestimmt nicht. Denn ich bin schneller! Janet, alles in Ordnung? Ja, Sir, danke. Ich habe ihn erschießen müssen, sonst hätte er mich erschossen. Wir haben alles gesehen. Kommen Sie, geben Sie mir Ihren Revolver. Das ist Inspektor Jackson. Sie haben nichts zu befürchten. Also, Foyle, sie hat für Sie gearbeitet. Tja, wer käme je auf die Idee, dass ein so schönes Mädchen wie Janet eine ASIO-Agentin ist? Sie haben sie parken lassen, wo Bartok nach seiner Flucht aus dem Gefängnis vorbeikommen musste. Ein Glück, dass sie ihre Waffe nicht gefunden hat. Wir hatten vorgesorgt. Bartok konnte sich natürlich denken, dass eine Frau, die allein in den Busch fährt, irgendeine Schusswaffe dabei hat. Deswegen haben wir ganz offen in den Nissan ein Gewehr gelegt. Und bestimmt war er sicher, mich entwaffnet zu haben, nachdem er es gefunden hatte. Tja, Janet, wenn Sie mir nun den Aktenkoffer geben würden. Bitte. Dankeschön. Jetzt können Sie Ihre Leute ja rufen, Foyle. Ich fürchte, ich kann niemanden rufen. Aber... Er hat Sie nach Hause geschickt, Miss Curtis. Gesagt, er würde die Sache selbst in die Hand nehmen. Was? Er hat sein eigenes Spiel gespielt. Für die Russen. Er ist ein Sowjetspion. Seit 20 Jahren schon. Nein. Er war auch Drakes Führungsagent, unter anderem. Was Sie nicht alles wissen, Jackson. Warum hat die Abwehr zu meiner Entlarvung ausgerechnet Sie benutzt? Weil man nicht riskieren konnte, dafür einen ASIO-Mann einzusetzen. Ich habe meine Rolle ganz gut gespielt, meinen Sie nicht? Den verwirrten und empörten Polizisten. Dann war das alles eingefädelt, von Anfang an? Nicht ganz. Zunächst war der Behörde eine Panne passiert. Man hatte die Brisanz der Amerika-Papiere überschätzt. Sie waren weniger wichtig als gedacht. Ihrem Chef Foyle war aber aufgefallen, wie hartnäckig sie dahinterher waren, mit der Wiederauffindung der Dokumente betraut zu werden. Und da er bereits einen gewissen Verdacht gegen sie hatte, entschloss er sich, ihnen den Auftrag zu geben. Als Prüfstein sozusagen. Allerdings ohne zu erwähnen, dass die Geheimakte inzwischen an Bedeutung verloren hatte. Nun, ich wusste, dass interne Nachforschungen in Gang waren, um einem Spion im Ministerium auf die Spur zu kommen. Und mir damit nur noch wenig Zeit bleiben würde. Aber als mir der Auftrag gegeben wurde, dachte ich, ich hätte noch eine kleine Atempause. In der Zentrale in Moskau bin ich gut angeschrieben. Mit einer so wertvollen Akte ankommen zu können, wäre die Krönung meiner Karriere gewesen. Und Bartoks Ausbruch aus dem Gefängnis? Der war Bartoks eigener Plan. Aber Gold, der Gefängnisdirektor, hatte davon erfahren. Und als er hörte, dass die ASIO sich für Bartok interessierte, unterrichtete er auch Foyle von diesem Plan. Er hat dann alles Übrige arrangiert. Gratuliere. Um mir doch die Fahrt hierher mit Ihnen machen zu können, Foyle, musste ich Sie zu mir in mein Büro locken. Offiziell durfte ich ja nichts von Ihnen wissen, also blieb mir nur die Möglichkeit, Sie so zu beunruhigen, dass Sie von selbst bei mir erschienen. Denn für Sie war ja wichtig, mich nicht dazwischen funken zu lassen. Das gelang mir. Ich erklärte Gold, dass mir die Flucht von Bartok nicht geheuer erschiene. Außerdem sorgte ich dafür, dass mir eine heiße Spur gemeldet wurde, während er bei mir war. Ich wusste ja, dass er alles umgehend an Sie weitergeben würde. Nicht schlecht, Jackson. Nicht schlecht. Tja, das wär's dann wohl. Nur etwas noch. Was hätten Sie jetzt mit mir gemacht, Foyle? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Er hätte Sie erschossen, Janet. Und mich auch. Und uns beide dort in die Grube geworfen. Was ich auch tun werde, Jackson. Eins haben Sie nämlich vergessen. Noch habe ich meine Pistole. Werfen Sie Ihre Waffe weg. Auch die von Janet. Ich habe Ihre Pistole nicht vergessen, Foyle. Sie ist entladen. Was? Und jetzt strecken Sie Ihre Hände aus, damit ich Ihnen Handschellen anlegen kann. Oh, verdammt. So. Und nun rufe ich meine Leute. Was? Wir haben ein ganzes Aufgebot um uns herum. Schon seit der Abfahrt aus Mariba. Sagen Sie, Janet, verstehen Sie wirklich etwas von Geologie? Nicht sehr viel. Kein Mensch ist vollkommen, nicht wahr? Wie wär's? Wollen Sie mit mir zu Abend essen, wenn wir wieder in zivilisierten Gegenden sind? Das muss ich mir noch reiflich überlegen, Inspektor. Dann überlegen Sie. Ich gehe inzwischen hinüber zu Ihrem Nissan. Sie haben ja auch eine Sprechfunkanlage. Und Foyle? Was mache ich inzwischen mit dem? Ich möchte nicht noch einen Mann erschießen müssen. Wenn er dumm genug ist, mit gefesselten Händen abhauen zu wollen, dann lassen Sie ihn ruhig laufen. Wo soll er hier schon hin?